Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 37, Vers 39 bis 40. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie vor gottlosen Menschen. Er rettet sie, weil sie bei ihm Schutz suchen. Gott segne dieses Wort. Hilfe und Rettung. In diesem Bibelvers heute, Bibeltext heute aus Psalm 37, Davids Psalm, lernen wir mehr, wie unser Herrgott denn nun uns hilft und uns rettet. Also wichtig ist hier zu entscheiden, zu verstehen, dass wir, die ihm vertrauen, also Gott vertrauen, das heißt also wir, die wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich erwähne es ja manchmal, ne? Also darauf kommt es an. Worauf kommt es an? Eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Das heißt, wir kommen als reuige Sünder zu ihm, bekennen unsere Schuld, unsere Sünde einmal, das machen wir einmal, und laden ihn ein, in unsere Herzen zu kommen. Und interessanterweise ist es biblisch wahr, dass unser Herrgott schon weiß, dass wir zu ihm kommen als reuige Sünder. Aber das ist eben Gottes Gnade und Gottes Segen und Liebe. Und all diese Sachen, all diese Versprechen, wie wir auch hier in diesem Psalm haben, können wir dann wahrnehmen und für uns einnehmen. Das heißt nun nicht, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dass auf einmal, dass wir gar keine Sorgen und Probleme mehr haben. Nein, das heißt es nicht. Aber Hilfe und Rettung bedeutet, dass Gott in und durch uns wirkt, wenn wir mit offenen Herzen zu ihm kommen und ihn schalten und walten lassen. Und ganz besonders, wenn wir in der Bibel sind, tagtäglich ein bisschen lesen und das nicht nur Gewohnheit wird, dann in Gottes Wort zu sein und über Jesus Christus zu lernen und mehr über ihn zu erfahren, sondern es ist eine Sache des Herzens. Und das ist das Allerwichtigste. Das alles andere ist unserem Herrn Jesus Christus gar nicht so wichtig, beziehungsweise unwichtig. Es ist eine Herzensangelegenheit, denn von Herz zu Herz, unser Herrgott, unser Jesus Christus hat ein großes Herz für uns Menschen. Deswegen ist er an unserer Stelle, an unserer Stadt gestorben am Kreuz, dass er uns ein für alle Mal von unseren Sünden erlöst hat und wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, jetzt schon im Hier und Da. Und das ist manchmal, denke ich, ganz wichtig, dass wie auch hier unser Herrgott uns dann auch vor gottlosen Menschen rettet. Also das können, also Gottlosigkeit, seid gewarnt. Das kann auch sein, manchmal in was sich Kirche nun nennt. Kirche ist, also biblisch, aus biblischer Sicht, sind alle Leute, die an Jesus Christus glauben, alle Christen, die an Jesus Christus glauben und eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Das ist sozusagen Kirche. Und in Kirchengemeinden oder Gruppen oder Glaubensgemeinden ist es oftmals so, dass man, da sind auch oft Menschen, die nun leider gottlos sind. Und das sagt uns die Bibel auch. Also seid da auf der Hut, seid wachsam und in unserer Beziehung mit Jesus Christus wird er euch ins Herz sprechen, ob ihr nun am richtigen Ort seid, mit der richtigen Gruppe oder auch nicht, dann müsst ihr vielleicht in eine andere Richtung eingehen. Aber bleibt in Gottes Wort, also in der Bibel. Und so habt ihr das als Anker und als Wegweiser, um euch auf den richtigen Weg zu weisen. Und ich lade euch ein, also geht mal in die Offenbarung rein und lest mal das erste Kapitel und das zweite und das dritte mal zusammen. Also das erste, zweite und dritte Kapitel. Also lest von mir aus, also die ganze Bibel, ja, das ist die Einladung. Aber geht mal rein und lernt mehr, besonders im zweiten und dritten Kapitel, wie denn der Status, also der spirituelle Status denn, sozusagen das Herz der Kirche, der Kirchengemeinden dort, sich manifestiert und darstellt. Ganz unglaublich. Und Jesus Christus spricht auch zu unserem Bruder John, dem Apostel John, und gibt ihm der Anweisung, dieses dann niederzuschreiben und an die Kirchen zu schicken. Und also wie gesagt, das ist Offenbarung, zweites und drittes Kapitel, startet mal im ersten Kapitel und da lernt ihr auch mehr von Gottlosigkeit und gottlosen Menschen, die nun auch in Glaubensgemeinden sich widerspiegeln. Das war vor 2000 Jahren nicht anders, wie es heute auch ist. Und seid dann nur auf der Hut. Mit der Bibel können wir eben zu Gott kommen, ihm vertrauen und da auch Zuflucht finden, auch zu solchen Situationen. Unser Herrgott hilft uns und leitet uns mit Rat und Tat, wie er uns in unsere Herzen spricht. Und wie er das tut, das ist immer individuell in jeder persönlichen Beziehung anders zu jedem Menschen, der zu Christus kommt. Lieber Jesus, wir danken dir für Psalm 37 und die Wahrheit hier, dass wir Schutz finden bei dir vor Gottlosigkeit, gottlosen Menschen und wir dir vertrauen können, besonders in Zeiten der Not, aber zu allen Zeiten. Und das ist unsere Einladung, zu dir zu kommen und wir können dir vertrauen und Hilfe und Rettung erfahren. Und wir danken dir, Jesus, für die Wahrheit hier, die du uns gibst und freuen uns, zu dir zu kommen, in Wort und Gebet, denn du bist das Wort und wir können dir vertrauen. Und beten dies in deinem geheiligten Namen, in Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.